Und jetzt Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Bernie Meyer, auch bekannt als der Spion, der aus der Erkältung kam und am anderen Ende der oberbayerischen Telefonleitung ist mein Lieblingskollege, Lieblingscomedian, Lieblingsfußballexperte Rüdiger Rudolf. Vielen Dank, lieber Bernie, ein herzliches Hallo aus Oberbayern. Rüdiger, wie ist die Stimmung in Oberbayern und wie schätzt du die Anzahl der AfD-Wähler hier bei euch in, wo seid ihr, Burghausen, ne? Ich bin in Burghausen, also das ist, also eigentlich, es gibt eigentlich nur noch ein Thema in Deutschland und das sind die Flüchtlinge. Egal wo ich heute war, ja, drüben in Österreich, im Weinhaus Pachler oder ich bin eben noch hier rübergegangen auf der Maklerstraße, war in Chili's, einem Restaurant hier in Burghausen, das indisches Essen und Cocktails anbietet, das in einem Zimmer Sky Fußball zeigt, im anderen die Handball-Europameisterschaft, es geht nur noch um Flüchtlinge. Ja, die AfD, ja genau. Also Fußball und also eigentlich Sport immer noch, das auch war zum Glück das Hauptthema. Ja, 12% AfD-Wähler. Soweit sind wir gekommen. Ich muss auch noch eine Warnung an unsere Hörer aussprechen, die Attila Hildmann ziemlich gut finden. Also ich habe es mal überprüft in den Facebook-Freunden, du bist nicht dabei. Attila Hildmann hat ein bisschen schräg... Das ist dieser vegane Koch, ne? Ja, genau. Ja. Der hat ein bisschen schräge Meinung, ein bisschen schräges Meinungsbild zum Thema Flüchtlinge und so, ne? Und, aber das könnt ihr euch selbst anschauen auf Facebook. Also läuft das auf die Frage hinaus, sind Flüchtlinge vegan? Oh Mann. Kann man sie essen? Ja, zur Not, in der Not frisst der Deutsche. Ah, egal, lassen wir das. So, jetzt, ich muss mal, heute ist eine schwerwiegende Ausgabe für mich. Zum einen, weil du nicht da bist. Ja. Zum anderen, weil ich wirklich schweinsmäßig erkältet bin, schon wieder. Und schweinsmäßig? Schweinsmäßig. Schweine erkältet. Ich dachte jetzt irgendwie so neutral erkältet irgendwie. Was ist eigentlich, wenn man in der Schweiz wohnt, ne? Man ist zwar, die Schweizer hassen ja auch alles Fremde und Flüchtlinge lassen die sicher wahrscheinlich jetzt... Das ist auch eine steile Aussage. Aber auch nicht allzu viele rein. Na, es ist schon so, dass die Schweiz ja eher so, ja, eher gleich mal so ein Volksbegehren macht, wenn... Ich glaube, der Schweizer neigt dazu, sich zu vergraben. Ja, klar. Welches Tunnelsystem. Genau. Aber was wohl jetzt ist, wenn man in der Schweiz wohnte... ob man dann diese Flüchtlingskrise dann irgendwie, ob man da so eine Edge-Badge-Einstellung kriegt, ne, als Schweizer, ja, oder sagt, Mensch, oieiei, und wir nabeln uns so ab und halten uns aus allem raus. Aber ich fürchte, es ist viel Edge-Badge dabei. Ja. Ja. Ach, ich fürchte auch. Schwerwiegende, Entschuldigung, ja, ich wollte dich nicht. Nee, ach, du, die AfD ist leider hier, ich besuche hier, na, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen, ja, Familie und Schwiegereltern und Schwestern und ja, die AfD ist hier ein größeres Thema, als ich es mir wünschen würde. Genau. Ja. Ich muss ja sagen, dass ich habe ja neulich zu unserem Freund Thilo gesagt, dass der übrigens denkt, dass Donald Trump Weltmeister wird. Nein, ich weiß nicht. Ja, Präsident. Und ich habe gesagt, falls es mit dieser AfD da noch weiter aufwärts geht, dann ist es ein ganz guter Test so für die Widerstandsfähigkeit unserer Demokratie und auch wie wir unseren intellektuellen Diskurs führen, sodass wir auch die Leute erreichen, die dann die AfD wählen oder potenzieren. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe die AfD lange Zeit als die wahrgenommen, die gerne an prominenten Orten in Berlin mit dem Hauptbahnhof oder der Friedrichstraße auf Tapeziertischen, mit Tapeziertischen an der Straße standen und irgendwie habe ich die verbunden als eine, weiß ich nicht, eine Bürgerbewegung gegen den Euro. Und vielleicht stimmt das sogar, vielleicht war das am Anfang ja, auch. Und jetzt, ja, ich denke. Und ich, ehrlich gesagt, überlege ich jetzt, wo sie bei 12% sind und sie sich wahrscheinlich auf eine gewisse Art selber ernst nehmen müssen, ob sie vielleicht überlegen, ob Alternative für Deutschland so ein guter Name war. Ja. Und das, wenn die an die Macht kommen und anfangen, auf Flüchtlinge an den Grenzen zu schießen, wo sie sich vielleicht fragen, ja Mensch, wo ich jetzt sage, ist irgendwie vielleicht ein bisschen albern. Ja, die Nazis können wenig sagen, die Nationalsozialisten, ja, wir waren Opfer der Nationalsozialisten. Ja, in 30 Jahren müssen vielleicht mal Leute sagen, ja, wir wurden Opfer der Alternativen. Ist doch irgendwie auch, ja, ist doch irgendwie auch ernüchternd. Das habe ich, darüber habe ich heute auch schon nachgedacht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass besser, die AfD kriegt jetzt ein bisschen Verantwortung von den Bürgern zugeschanzt als später. Jetzt sind da nämlich noch lauter vollkommene Wirrköpfe und Idioten. Das wird sich bald ändern. Also vielleicht, ich sehe noch eine gewisse Chance auf so Selbstdekonstruktion. Vielleicht sollte man Facebook einfach mal ein halbes Jahr abschalten. Ja, das würde auf jeden Fall helfen. Schwere Ausgabe auch deshalb, weil ich beschlossen habe, mein Sky-Abo definitiv nicht zu erneuern. Und, was? Ja. Ja, gut. Ja, das kommt dir natürlich auch nicht gerade entgegen. Ich war gerade drüben in dieser Kneipe. Ja, gut, du kannst natürlich ab hier an fort in Burghausen bleiben, dann ist das Problem nicht. Nein, weißt du, wie gesellig und wie toll es für unser beider Leben wird, wenn wir jetzt dann immer ins Hotel Esplanade oder wie es heißt, hier um die Ecke gehen, oder? Ich fürchte, das heißt nur Mercury Ramadan. Nee, das ist das andere. Das bei Rewe meinst du, ne? Das neben dem Rewe, genau. Ich nenne es das Rewe-Hotel eigentlich immer, wenn ich davon spreche. Ja, gut. Hotel Rewe. Das eigentlich reiht sich das dann nahtlos ein. Ja. Rewe, ich glaube, das Hotel ist der Rewe unter den Hotels. Ja, aber da gucken wir Fußball. Nee, aber dieser Bayern... Ich weiß, es ist vielleicht ist es naiv von mir, vielleicht habe ich irgendwie da mit diesem Welt verbessern, vielleicht fange ich da am falschen Ende an, zäume das Pferd ganz falsch auf, aber dieser Deal von Bayern mit Doha Airports, der geht mir schon sehr sauer rein. Es ist ja so, dass Bayern Doha Airports, ne, diese Firma, die also quasi die Flughafenfirma von Doha, Platinum. Das deutsche Pendant wäre, glaube ich, Fraport. als Platinum-Partner, Wirtschaftspartner irgendwie akquiriert hat. Und das Ding ist, dass das eine ist ja, dass natürlich Amnesty sagt, bei dem Bau vom Flughafen, da ging es jetzt so arbeitsrechtlich auch nicht mit ganz humanistischen Bedingungen unter ganz humanistischen Bedingungen zu. Das andere ist, es geht nicht um Lohnsteuersätze. Ja. Und es geht auch also ich kann es zum einen die Motivation von Bayern so ein bisschen verstehen, nicht gutheißen, aber verstehen, die Expansion international und bla bla bla, und man will auch so ein Supermarkenprodukt werden wie Real Madrid und Paris Saint-Germain, wie auch immer. Aber was mir noch weniger gefällt als diese Tatsache, die mir schon sehr wenig gefällt, ist, wie kaltschnäuzig da kommentiert wird, auch von Rummenigge und der Führungsetage. Entweder wird gar nichts gesagt oder es wird von Rummenigge gesagt, naja, nach dem Motto, so ist es halt, deal with it, wird man auf Englisch sagen. Und das gefällt mir nicht als Fan. Und dieses Signal, dass es natürlich auch so die kritisch denkenden Fans auch eher gerade so ein bisschen nerven, da gab es ja auch mit dem Trainingslager, das hat man auch wirklich, hat man auch selbst Sammer angemerkt, oh, jetzt kommen die schon wieder mit ihrer Kritik am Trainingslager, ah, wie weltfremd denn. Da fühle ich mich schlecht behandelt. Ich werde jetzt nicht aufhören, Bayern-Fan zu sein, aber ich werde aufhören, das Geld an Sky zu zahlen, das ja auch Bayern zugute kommt. Ich werde sicher kein Trikot kaufen dieses Jahr. Okay. Und dann werden wir mal weitersehen. Dann werde ich das mal so ein bisschen beäugen, wie mein Verein sich so gebärdet. Ich meine, mein Verein kann sich gebärden, wie er will, natürlich. Ne? Zwingt mich ja niemand, ihn gut zu finden oder ihm die Daumen zu drücken. Ich tue es natürlich trotzdem, aber ich weiß nicht, irgendwo muss man so eine Grenze ziehen, finde ich, als Fan. Wenn es einem wehtut, dann kann man das ja äußern, oder? Unbedingt. Ich meine, so ein Verein ist ja auch nur ein Verein, also... Ja, so ein Verein ist nur ein Verein und so ein Verein ist auch Herzenssache. Das sind ja so die zwei, den Spagat, den man da so ausübt. Ja. Gut, ich wollte es nur sagen, damit es auch mal geäußert ist an der Stelle. Gut, jetzt zum Bundesligaspieltag. Rüdiger Rudolf, would you please break it the fuck down for us? Oh yes, selbstverständlich. Ich bitte jetzt entschuldigt für die etwas ungeordnete Reihenfolge, die keiner... Chronologie oder irgendwas oder Dramaturgie Rechnung trägt. Ich fange mal an, ja? Yes. Hoffenheim fügt sich in der Allianz Arena in sein Schicksal. 2:0 steht es am Ende in der Versicherungspolice. Hertha lässt sich von Werder die ungarische Salami vom Brot nehmen. 3:3. Der BVB gewinnt aufgrund eines betrügerischen Schiedsrichters und natürlich auch spielerisch verdient 2:0 gegen Ingolstadt oder anders gesagt, Hasenhüttl hat Hummels im Arsch. Hannover kriegt gegen Leverkusen nichts gerissen, 3:0. Der HSV bringt es irgendwie auch nicht. Stuttgart-Hamburg 2:1. Mainz zeigt Gladbach den Weg in die Verliererstraße, 1:0. Auf insgesamt niedrigem Niveau wird Schalke gegen die Lilien doch nicht froh, 2:0. Dank Hitz wird die Partie Augsburg-Frankfurt zum 0:0-Witz. Weder Wolfsburg noch Köln ist mit dem erspielten 1:1 wesentlich geholfen. Der Weg in die Verliererstraße ist eine sehr schöne Tautologie. Man könnte auch sagen, quasi der Zubringer zur Verliererstraße. Ja. Ich habe heute auch mal... Ja, weil ich auch so ehrlich gesagt bei Gladbach so einen Straßengedanken habe. Ja, erst waren sie Anfang der Saison auf der Verliererstraße, ja, dann ist Favre gegangen, dann waren sie auf der Gewinnerstraße, es gab wenig dazwischen, also, und jetzt hat man so Angst, dass sie jetzt wieder so auf der Verliererstraße sind. We so, also on a road so, to so, nowhere. So hysterisch. Come on inside. Genau. Ich habe gerade We are on a road to nowhere gesungen, aber in dein Argument rein, ja. Da, fieserweise. Ich habe viel Fernsehen gesehen, weil ich krank bin und zu Hause rumliege. Ich habe zum Beispiel heute gesehen, Til Schweiger bei DSF, nee, Sport1 Stammtisch. Kein Wunder, dass du krank bist. Ja. Ja. Viel schlimmer aber war noch so eine Comedy-Sendung die lief irgendwo nachts oder heute früh um 5, wo ich von meinem eigenen Husten aufgewacht bin. Zeit hat für dich keine Bedeutung mehr. Nicht mehr, nee. Comedy mit Carsten, hast du schon mal gesehen? Ich glaube, so ein MDR-Format. Ich bin Facebook-Freund von Comedy mit Carsten, aber ich habe es noch nie gesehen. Ja. Erzähl. Das ist wahnsinnig. Also zwei so selbstgefällige und unlustige Moderatoren, die so viele Witze machen. Was so schlimm wie wir zwei, oder was? Ja, wir haben ja keine Gäste mehr, die noch zu Wort kommen müssten. Ich finde, das ist der Unterschied. Aber wenn du da mal hingehst, da ist das Comedy-Niveau erfrischend niedrig, finde ich. Da wärst du ein ziemlicher Champion mit deiner Kunst, finde ich. Mhm. Bewirb dich doch da mal. Comedy mit Carsten. Ja, gut. Gib Bescheid, ja. Ja. Ansonsten fangen wir mal mit Bayern an. Ach, das gibt so viel, was mir nicht gefällt gerade. Es ist so schrecklich. Für manches kann Bayern auch nichts. Zum Beispiel dafür, dass jetzt auch noch Martinez, der designierte Boateng-Ersatz, verletzt ist. Operation steht kurz bevor, mehrere Wochen fällt er aus. Das ist echt wie verhext. Also ich glaube echt, dass dieses letzte Pep-Halbjahr, also ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber so jetzt vom Gefühl gerade eben, glaube ich, wird es nichts. Jetzt gibt es auch noch einen Maulwurf, einen angeblichen in der Mannschaft. Ja, also was ich mal während des Spiels irgendwann in diesen 90 Minuten mal gedacht habe, ist so, also was ja den Bayern, also klar, natürlich alle sterben vor Respekt und sagen, die Bayern spielen in einer anderen Liga, aber was auch immer noch gesagt wurde, selbst wenn sie, wenn es um nichts mehr geht, die Bayern haben diese unfassbare Lust. Ja, diese wahnsinnige Lust, sie wollen immer mehr und mehr und Leistung. Ja. Und ehrlich gesagt, heute und auch jetzt so letzten Spieltag habe ich gedacht, naja, also so, ja, sie erfüllen schon ihre Pflicht, sie haben ja auch beide Spiele gewonnen, aber jetzt die Wahnsinnslust habe ich jetzt nicht gesehen eigentlich. Nee, also wenn da mal ein bisschen frecherer Gegner kommt, ich weiß nicht. Vielleicht müssen sie sich ja auch erst wieder warm laufen in der Rückrunde, aber gerade, ich weiß nicht. Also der Maulwurf, ich habe mir den Kicker gekauft am Donnerstag, wo der Maulwurf quasi seinen Ursprung findet, die Erwähnung. Und das ist ein total lapidarer Artikel. Da geht es eigentlich nur darum, wer hat die bessere Offensive. Und da wird in einem Nebensatz gesagt, übrigens hat ein Spieler gesagt, die Stimmung ist gerade nicht so gut. Wenn alle fit sind, dann kracht's. Was irgendwie auch eine... was eigentlich jetzt auch kein Grund ist, um einen Maulwurf zu jagen. Und es ist auch kein Grund für so einen Presserummel. Das ist nämlich das, was andere, was mich stört, dass Pep jetzt auch ein bisschen so zum Abschluss freigegeben ist, mit dadurch, dass er gesagt hat, er geht jetzt dann. Jetzt wird natürlich die Nadel im bayerischen Heuhaufen umso mehr gesucht, glaube ich. Ja. Ach, es ist irgendwie alles so. Es ist irgendwie, naja. Also wenn ich dir den Buschfunk hier aus Oberbayern weitergeben darf, ich habe also gerne. Mit 9 älteren Herren in einer Gaststube hier gesessen und habe... aber auch brav Servus gesagt, als ich reinkam, habe mit denen also das Spiel geguckt. Es wurde eigentlich 90 Minuten geschwiegen, bis irgendwann in der zweiten Hälfte irgendwie Alonso irgendwie so einen gescheiterten Rückpass über die Tor, also hinten da, also es führte also zur Ecke gebracht hat. Darauf rief einer ganz laut, der Alonso wieder, der Trottel der. Und dann war einmal kurz, was bei Sky wirklich selten vorkommt, der Guardiola im Bild. Da meinte der Gleiche, viel verdienen kann der Guardiola bei Bayern nicht. Er hat noch keine Hose kaufen können, die passt. Also mehr Leidenschaft war da auch nicht zu holen. Ja gut, aber das ist natürlich so ein bisschen unsere bayerische Art, Fußball zu gucken. Eigentlich alles grundsätzlich mal scheiße zu finden. Ja. Da würde ich jetzt so keine Schlüsse draus ziehen, keine voreiligen. Aber es ist natürlich schon so, dass also ich als passionierter Bayern-Fan, dass bei mir auch ein bisschen die Luft raus ist. Das macht mir selbst so ein bisschen Sorgen. Und mich irritiert das auch total. Ach, irgendwie habe ich auch das Gefühl, so Fußball, mir geht es beim Fußballgucken gerade so wie beim letzten Tarantino-Film. Ist schon ganz gut, ist schon ganz gut irgendwie und es ist schon auch irgendwie, es ist auch sehenswert. man erinnert sich auch, warum man das mal mochte, aber es ist irgendwie auch so, naja. Jetzt Zenit ist überschritten, nein. Nein, das Nee, das auch ist nicht, Quatsch. nee, ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich ja einfach nur zu erkältet, da kann man eh nichts so besonders gut finden. Morgen ist Deadline Day, wie Sky das natürlich tituliert. Deadline Day, das Transferfenster schließt. Klingt auch schon nach Tarantino. Rüdiger Rudolf, wen würdest du noch kaufen für Bayern? Ja, mein Sohn vielleicht. Ja, der ist 3 Jahre alt, hat schon mal einen Ball geschossen, das sah ganz talentiert aus. Ja, Ich weiß es nicht. ich Ja. glaube, sehr viel bessere Spieler kriegt man jetzt auch nicht mehr auf die Schlusskurve hier. Und also, ja. Hast du zufällig Sportschau gesehen? Du meinst so am Samstagabend? Ja, ich habe die letzte Stunde habe ich gesehen. Weil ich habe ganz schön Gas gegeben auf der Fahrt hierher, ja. Hast du Carsten Kamlots Scorpion-Tor gesehen, Tor des Jahres? Nein, das habe ich nicht gesehen. Unglaublich, Was? unglaublich. Wie heißt der Mann Camelot? Fast Kamlot heißt er. Ja. Spielt bei Erfurt. Und der hat das Tor des Jahres erzielt. Und zwar, der hat quasi mit der Hacke im Flug, also eine Flughacke, Scorpion Kick oder so nannte das, glaube ich, der ARD-Moderator. Jetzt trifft es aber ganz gut. Ja. Nicht schlecht. Fantastisch. Ja, Hat's Deadline wenigstens Day. zum Sieg geführt? Ja, bei dem besagten Spiel, glaube ich schon. War das nicht noch für Dynamo Dresden? Nee, egal. Morgen Deadline Day, das wollte ich sagen. Ne? Bayern hat Ja. jetzt, Sammer hat signalisiert im Interview, dass es natürlich schon sein könnte, dass man noch einen Notkauf macht. Also du kannst mal gucken, ob Also meinst du telefonieren gerade? du kannst deinen Sohn Elvis mal vielleicht auf eine längere Phase in München vorbereiten. Ne? Da Ja. musst du ja hinziehen. Oder du fährst ihn täglich zum Training. Ich weiß aber halt nicht, ich meine, er ist ziemlich fit, aber ob er jetzt so direkt noch für die Rückrunde eine Verstärkung wäre. Ich weiß nicht, die Frage ist halt auch, ob er in der Champions League spielberechtigt wäre. Das müsste man mal klären morgen. Ja. Auch müsste ich auch mal eine Kita anrufen. Bezüglich Bayerns Schicksal, kommendes Schicksal in der Europa League, hätte ich fast gesagt, Champions League. Ich habe ein bisschen was von Barca gegen Atletico gesehen. Ja. Und da sind ja Neymar und Messi gerade mit Ballon d'Or ausgestattet. Die sind ja ganz fit eigentlich, ne? Von wem Und jetzt so, ausgestattet? der Ballon d'Or, das ist doch der Fußballer, Weltfußballer-Auszeichnung. Das hat er ja gerade Ah, gewonnen, der okay. Messi. Ah, alles klar, jetzt habe ich es. Und Ja, Neymar war natürlich. der Dritte also war der unter den ersten drei. Und Ja. Suarez, ne? Und die sind schon wieder so in Form, und dass ich da irgendwie auch nicht dran glaube, dass da ein FC Bayern irgendwie dran vorbeikäme. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich war ja diese Woche in Spanien, wie du weißt. Ja, in Und habe Malagan. In natürlich. Malaga warst du, oder? Wo war ich? In Ich war in Malaga. Malaga und genau in Gibraltar. In Und habe da Gibraltar. gearbeitet und kam so in Kontakt mit vielen Leuten, auch vielen jungen Männern, die da LKWs gefahren haben und Beleuchtung aufgestellt haben. Dachte ich, das sind noch bestimmt Fußballfans dabei. Und habe gedacht, ich könnte da noch irgendwelche tollen Informationen kriegen. Aber ich stellte, also es war wie verhext. Keiner von denen guckte Fußball. Keiner von denen war Fußballfan. Und keiner sprach Deutsch wahrscheinlich auch. Naja, Englisch sprachen sie alle ganz gut. So, Ach da sind so. wir klar gekommen. Ich spreche ja leider auch kein Wort Spanisch. Aber so, nur meine bezaubernde spanische Schauspielerkollegin erzählte, naja, sagt sie, ihr Vater wäre Real Madrid-Fan und ihr großer Bruder Barca-Fan und sie würde Fußball nur mit Familienstreits verbinden. Also sie könne mal mit Fußball jagen. Also das war leider eine ziemliche Nullnummer. Ja, mein Sohn hat heute zu mir gesagt, warum guckst du Fußball? Dann habe ich gesagt, weil es mir gefällt. Aber warum gefällt es dir? Und habe ich gesagt, naja, weil ich es spannend finde. Und dann meinte er, aber was ist denn daran spannend? Das ist nur Rumgekicke und hier hin und wieder schießt mal jemand ein Tor. Tja, naja, Va ich valider meine, Punkt, valider die Punkt Frage eigentlich, nach der ne? Spannung ist ja mit Bayern-Spielen im Moment so eine relativ grundsätzliche. Ich habe auch so da gesessen heute und habe gedacht, naja, eigentlich geht es ja nur noch, wenn man so ein Bayern-Spiel guckt gegen Hoffenheim, es geht ja nur um die Dramaturgie. Ja? Wann schlägt Bayern zu? Ja? Man hat das Gefühl, das Ende steht eh fest. Es geht nur noch ums Wie, was dem Ganzen natürlich auch schon wieder so eine künstlerische Note gibt. Ja, aber es kann schon sein, dass es vielleicht auch ein bisschen berechenbar geworden ist. Berechenbar war das Spiel Bremen gegen Berlin nicht unbedingt, ne? Nee, nichts mehr. Ich hatte 2:0 Bayern bei Hertha getippt. Guckte irgendwann mal zur Halbzeit drauf. Dachte, ja, super, stimmt ja alles. 4 Punkte, alles klar. Und als dann Gabi mir auf der Autofahrt hierher dann vorlas, 3:3, glaubte ich auch nicht richtig zu hören. Ja, so ein Ja. Ärger. Wie ist denn das passiert? Call Pizarro hat zugeschlagen. A Pizarro. Ja. ein bisschen gedauert, ne? Nee, das war ein super Spiel. Also ich habe nur die Zusammenfassung in der Sportschau gesehen, aber die hat mir sehr viel Freude bereitet. Die hat eine Freude in mir ausgelöst, die so schon lange kein Bayern-Spiel mehr in mir ausgelöst hat, muss ich sagen. Aha. Ja. Überhaupt war das Wochenende war Torwart-Wochenende, muss man sagen, ne? Also Karius, ja. Karius bei Mainz, das war super, hast du das gesehen, bei Mainz, Karius hat irgendwie draußen was geklärt und dann ging der Ball irgendwie nach innen und Raphael hatte den und schoss aufs Tor und plötzlich war Karius wieder da. Ich spiele gerade so ein Spiel auf der Playstation, das heißt Infamous Teil 3 oder so ähnlich und da hat man so die Fähigkeit, sich so mit in Rauch zu verwandeln, kurz aufzulösen und an einer anderen Stelle wieder aufzutauchen. Und so kam mir der, und so kam mir der Karius vor bei der Szene. Aber dann, ich meine, Hitz hat super gehalten, Adler, ja. Auch Baumann, Baumann eben. Und natürlich Andreas Wolf im Tor der deutschen Handball-Europameister. Absolut. Gott kriegt dir das Bein hoch. Ich hab, das wow, auch, ja. In dem einen Raum in der Kneipe lief Fußball, im anderen Raum lief Handball, wo ich natürlich auch so gegen Ende mal geguckt habe. Und da riss der auch gerade so, der Wolf, das Bein hoch bei einem Wurf, der Spanier. Und dann meinte auch nur so ein bayerisches Mädel mir, Bollett. Ja, aber es stimmte. Was, ja, er stand gerade zweite Position. Was sagt er, Oleg? Oleg oder Ballett? Nein, Ballett. Ballett, Ballett. Ach so, ja, ich, dabei, der war voll der Bionic Man. Also voll der 6 Millionen Dollar Mann. Nee, ja. Der 6 Millionen Dollar Mann, glaube ich, war Lee Majors. Ah, ja, das stimmt. Ja, da wollen wir schon exakt bleiben. Ja, und dann natürlich das Skandalspiel BVB beschmutzt Ingolstadt, kann man sagen. Da habe ich dir geschrieben, heartbreaking. Ja. Also ich habe ja nur Sportschau Zusammenfassung gesehen, aber das war schon, man könnte schon auf Gedanken kommen, finde ich. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ausnahmsweise. Finde ich eigentlich nie, aber in dem Fall, also erstmal dieses Foul, was nicht gegeben wurde, als die alleine vorm Tor standen. Ich meine, ja. Der Mann hätte eigentlich, das hat Til Schweiger übrigens dann doch nicht so doof gesagt. Til Schweiger hat gesagt, nee, der müsste da nur noch sein, hier die Hacke, geht er von alleine rein, er fällt doch nicht freiwillig hin. Finde ich ganz gut, ja. Also ich meine, der Ball war vor ihm, das Tor war im Prinzip leer. Der Bürki ist schon vor der Viertelstunde rausgekommen. Es gab keinen Grund, dass der sich fallen lässt. Es ist schon Hummels Schuld gewesen. Es war ein klarer Elfer, finde ich. Mhm. Und da ging's los. Und dann kam der Hummel, der um Hummels Willen, der Hummelbock. Der Hummelflug? Das ist noch das debattierbarste Ding. Da könnte man vielleicht noch sagen, das war ein Foul. Aber eigentlich nicht, wenn man das vorher nicht gibt. Und das war so dämlich von Hummels, dass... allein wegen, also hätte schon die Dämlichkeit hätte eigentlich schon bestraft werden müssen mit einem Tor. Bin auch froh, dass wir nicht auf Felix Magaths Vorschlag neulich im Fernsehen eingegangen sind und noch Hummels als Abwehrchef holen statt Boateng hier kurz vor dem Deadline Day. Ach, das wäre ja geil. Ja, super geil. Wie viel Geld müsste man dafür wohl bezahlen? Ja. Ja, eine Leihe, machen wir eine Leihe. Nächstes Jahr kriegst du wieder zurück dann. Ja. Naja, was war denn dann? Dann war das Tor abseits von Oberm. Wer hat's genau, das 1-0 für BVB, das war ein Abseits, ja. Klares. Und das war 1-0 wurde auch abseits reklamiert, war es aber nicht, aber es war die Hand. Hat Mkhitaryan den Ball mit der Hand mitgenommen. Genau, und das war auch ein klarer Regelverstoß. Aber bei diesem Abseits fand ich interessant, eigentlich war es ein knappes Abseits, eigentlich kann man da schon auch mal das dem Schiedsrichter nachsehen, aber wenn man das wiederholt auf der Leinwand und das ganze Stadion wenn man das sieht... Dann selber den Videobeweis bringt, ja. Andererseits war das aber irgendwie wieder nicht ganz regelkonform. Das hätte man dann gar nicht irgendwie, das ist dann Beeinflussung. Das hätte man dann gar nicht zurücknehmen dürfen oder irgendwas hat der ARD-Mensch da gesagt. Ich kenne mich auch nicht so genau aus. Also auf jeden Fall, das war ein schockierendes Spiel. Aber natürlich, wie ich ja auch schon neulich gesagt habe, unser Verfechter der Hochkultur im Fußball, Thomas Tuchel, hat auch sofort gesagt, so geht's nicht weiter. Für sowas braucht man tatsächlich den Videobeweis. Aber trotzdem, alle Medien überschlagen sich und sagen, der Sieg für Dortmund war natürlich trotzdem verdient, ja. Das ist ja irgendwie dann auch ein Quatsch, finde ich. Ich finde, wenn dann, also natürlich, also selbst wenn die gut gespielt haben, wenn es dann erstmal 1-0 steht für Ingolstadt, natürlich ist das Spiel dann anders. Und dann ist doch die Frage, ob es dann zu einem verdienten Sieg kommt für den BVB. Allerdings ja. Ich will auch nicht die Leistung, ich glaube auch nicht, dass der BVB irgendwie Hilfe wollte vom Schiedsrichter. Nee, genau. Der ging schon davon aus, dass er das selbst regelt, aber... Das könnte dann auch irgendwie 2-0 für Ingolstadt stehen. Das erste Tor zählt, das zweite Eigentor auch und dann... Ja, dann wird es schon zeitlich eng, ja. We have a whole new ballgame there. So, was haben wir denn noch? Was ist noch passiert? Angelique Kerber, ne? Es freut mich ein bisschen, dass, ja, dass die das gemacht, ja, hat mit dem Grand Slam-Gewinn und nicht die Lisicki. Die ist mir nämlich eigentlich sympathischer, die Kerber. Ist ein gutes, dies, eine, ja, gute Frau. Hast du zufällig, wir reden ja immer, wir sind ja so Netflix-Testimonials, hast du Trophy Kids gesehen auf Netflix? Nope. Das ist also neue Dokumentation über so, es gibt ja diesen Begriff der Fußballeltern, so diese wahnsinnig ehrgeizigen Eltern, die ihre Kinder zu sportlichen Höchstleistungen antreiben. Und das ist neueste Netflix-Dokumentation über, genau, verschiedene Sportarten. Ein Papa, der seinen Jungen auf American Football trimmt, dann ein Vater Basketball und unter anderem halt auch eine Mutter, die ihre beiden Söhne, Zwillinge, im Tennis so fit machen will. Und da siehst du Tennis wirklich nochmal, also du lieber Himmel. Und also man denkt so über Sport nach und denkt, was die, die jetzt wirklich so an der Spitze stehen, ob die auch alle solche Eltern hatten oder gehabt haben. Und natürlich fällt einem der Papa Graf wieder ein und so, was wollte ich eigentlich jetzt damit sagen? Also ich würde gerne mal die Eltern von Frau Kerber kennenlernen. Hm. Ja, vielleicht, wenn jemand zuhört von den Kerbers, Rüdiger wird euch gerne kennenlernen. Also ich bin hier, genau, Facebook vielleicht, zu kontaktieren. Naja, Djokovic hat im Finale ja Dings besiegt, Andy Murray. Und ich habe das Halbfinale ein bisschen gesehen und ich bin wirklich groß. Achso, ich dachte Bill Murray, Was, Böhmermann? Weil Bill Murray besiegt. Also Bill Murray, ich höre immer nur noch Böhmermann. Es wird so viel von Jan Böhmermann auf Facebook irgendwie weitergepostet, dass es mich nicht wundern würde, wenn irgendwann mal Jan Böhmermann irgendwie im Halbfinale der Australian Open spielt, weil irgendwie, der hat überall seine Griffel drin. Egal, ich wollte sagen, dass ich großer Roger Federer-Fan bin, vor allem also jetzt in der Renaissance seiner Karriere, manche sagen auch Spätherbst. Ja. Aber ich sag Frühwinter. Nee, ich finde Roger Federer so super, aber Djokovic ist so eine Maschine und auch echt, ich weiß nicht, im Wrestling wäre das der ultimative Heel, der ultimative Bösewicht. Und da wird aber dein Sohn nicht Djokovic-Fan? Ja, weil er den Namen Djokovic so lustig findet. Und dann wird auch noch von dieser Qualle Becker trainiert und ich weiß nicht, ich wusste echt, als Andy Murray dann im Finale, als er das geschafft hat, wusste ich, der wird demontiert. Das wird nichts. Und dann, ich konnte es mir auch nicht anschauen, das Finale. War mir zu sehr wehgetan. Ich mag auch Andy Murray sehr gern. Ich habe auch mal Andy Murray gesehen in einem Sketch, da hat er quasi in einem Imbissladen gearbeitet, glaube ich in Wimbledon sogar, und ob ihn die Leute erkennen. Und der ist wirklich mit so einer Perücke und so und so einer so unscheinbar und so in sich gekehrt auch, hat ihn wirklich niemand erkannt. Das, toll. Ja. Was haben wir noch? Attila Hildmann hatte ich schon erwähnt, ne? Ja, muss man sagen. Was hat er gesagt? Nee. Ach, das will ich nicht vorlesen. Da gucken wir mal auf seine Facebook-Seite. Stimmt, aber da wird's mit dem Veganen. Ja. Na gut. Wolfsburg-Köln, ne? Wolfsburg seit 6 Spielen ohne Sieg. Ich finde, die Saison kann man auch so ein bisschen abhaken, zumindest so die ursprünglichen Ambitionen, finde ich. Ja. Also so viel geht da nicht mehr, glaube ich. Wenn man so denkt, dass sie als einzige ernstzunehmende Bayern-Verfolger da, ins Rennen ging, ja. Stuttgart hat unter Kramny gespielt, wie es unter Zorniger nicht geklappt hat, habe ich mir so aufgeschrieben. Ich finde es faszinierend, dass Stuttgart, ich glaube nicht, dass Kramny wirklich der bessere Trainer ist. Aber ich glaube, es ist ein ähnlicher Effekt wie bei Gladbach. Da ist ein Trainer gewesen, der was wollte, was aber irgendwie nicht geklappt hat. Der hat sich da reingekrampft, ne? Und dann kommt ein anderer dazu und baut auf dem auf, stellt so ein paar Sachen um und hat Erfolg. Ja, denke ich auch. Leverkusen, Hannover, ich weiß nicht, ob sich Thomas Schaffer so einen Gefallen getan hat, mit ausgerechnet bei Hannover wieder ins Bundesliga-Geschäft einzusteigen. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Naja. Ich meine, die haben jetzt auch irgendwie, was haben die denn für ein weiteres Programm jetzt, Hannover? Da, glaube ich, kommen auch irgendwie schwere Mannschaften. Kommt da nicht der BVB auch oder so demnächst? Ich weiß nicht. Und HSV habe ich auch wieder. HSV spielt nächste Woche gegen Köln. Das verlieren sie bestimmt auch. HSV sieht es auch schon wieder böse aus. Ja. Tendenz nach unten. Augsburg, Frankfurt. Ich muss sagen, ich mag beide Mannschaften wahnsinnig gern. Ich wusste gar nicht, zu wem ich helfen soll. Aber das ist natürlich auch so ein Spiel, das muss dann auch irgendwie Frankfurt dann auch mal gewinnen, weil das ist auch ein bisschen, das wird auch nicht einfacher jetzt, also gegen Ende der Saison, glaube ich. Mhm. Und Darmstadt-Schalke, du wolltest mir noch erzählen, warum dein Schwiegervater die Lilien nicht leiden kann? Achso, ja, siehst du, das habe ich schon wieder alles vergessen. Aber ich glaube, mein Schwiegervater, wie gesagt, ich habe ja schon öfter gesagt, ich bin hier in Burghausen, mein Schwiegervater, großer Wacker Burghausen. Also zumindest hatte er eine Wacker Burghausen-Dauerkarte. Ich war auch schon mal mit ihm da gewesen. Naja, auf jeden Fall, naja, es muss wohl so eine Saison gegeben haben, wo der Spagat, wo man, also genau, wo Wacker Burghausen und Darmstadt noch in einer Liga spielten. Und ab dieser Saison ging dann der Spagat wohl so extrem auseinander. Also für Darmstadt nach oben und für Burghausen immer weiter nach unten. Und irgendwie gab es da auch ein Spiel gegeneinander. Und das hat mein Schwiegervater den nie so richtig verziehen wohl. Er sagt, er konnte gar nicht sagen, warum, aber er mag Darmstadt nicht. Obwohl er auch im gleichen Satz zugeben musste, dass sie irgendwie ganz toll sind. Ich habe heute oder gestern gelesen, dass der Heidel sucht ja seinen eigenen Nachfolger aus bei Mainz. Ne? Und bevor er den nicht hat, geht er auch nicht zu Schalke. Und dann wird so ein bisschen, wird er auch so ein bisschen rumlamentiert und so, ja, den Breitenreiter, der wird viel zu früh in Frage gestellt oder er selber fühlt sich ein bisschen ungerecht behandelt und so. Und dann muss man natürlich sagen, dass wenn der Heidel kommt, der, glaube ich, hat ein ganz gutes Händchen für Trainer. Also so sieht es jetzt zumindest mal aus, retrospektiv irgendwie, wenn man jetzt von dem, was war das, ein Isländer, Däne? Ich will den Namen vergessen. Aber jetzt mal so Tuchel und Klopp und auch Schmidt jetzt, das sind schon tolle Leute. Ich weiß nicht, ich glaube, so ein Heidel, wenn der Breitenreiter das überhaupt noch so lange macht in Schalke, was ich gar nicht glaube, ich weiß nicht, ob der Heidel das so gut fände. Wenn der jetzt schon seine Finger auch in den Planungen bei Schalke mit drin hätte für die nächste Saison, ich weiß nicht, ob der so überzeugt wäre vom Breitenreiter. Ich bin's wirklich nicht. Breitenreiter hätte mal in Paderborn bleiben sollen, dann hätte er quasi so ein bisschen den Abstieg von Paderborn zum gerade albernsten Bundesliga, also zweite Bundesliga-Verein verhindert. Also mitbekommen, was in Paderborn los ist? Ne? Ach, du weißt, das ist ja uninteressant, wie Paderborn spielt. Das ist ja, was sich abspielt in Paderborn. Bist du ein bisschen informiert, was bei Paderborn so los ist? Ehrlich gesagt habe ich aufgehört zuzuhören, als da irgendwelche Spieler suspendiert wurden. Ja, genau, da sind Spieler suspendiert worden, man weiß bis heute nicht so genau warum. Und Stefan Effen, und da gab es jetzt so einen Skandal, dass einer der Spieler hat wohl sein, wie sagen die Amis, showed off his junk. Er hat so sein Pipperle rausgeholt. Was? Ach, und, ja, richtig, ja genau. Und hat sich der Vereinspräsident, so ein Möbelfabrikant oder Möbelauslieferer, so ein Möbelhelfer, so ein Möbelmagnat, hat sich halt so ein bisschen recherchiert und hat so eine Ermittlung angestellt und hat dann irgendwie rausgefunden, dass bla bla bla. Also zumindest laut Spiegel.de, es war die Rede von einer teuren Vase, die irgendwo ins Wasser gefallen wäre. Es wäre keine Vase gewesen, sondern so ein Spieler, der ins Wasser gefallen ist. Und dann hat der Spiegel.de ganz süffisant kommentiert, was ich lustig fand. Da merkt man den Möbelfachmann, ne? Der dann auch den Spieler von der Vase unterscheiden kann in seinen Ermittlungen. Sehr gut. Nein, Vorsicht, tatsächlich. Jetzt ist natürlich Paderborn so ein bisschen der Lächerlichkeit preisgegeben und Effenberg auch. Und ich weiß nicht, natürlich ist es keine Koinzidenz, dass es da jetzt halt so burlesque wird, seit Effenberg da ist, aber das liegt natürlich nicht nur an Effenberg, sondern auch daran, dass natürlich die Presse da viel genauer hinschaut, ne? Ja. Tja. Ja, genau. Ich sehe das ja alles, dieses ganze von der Schauspielerwarte. Ich würde ja immer denken, ich als Schauspieler, wenn ich so Spieler wäre in einem Bundesliga-Verein, für welchen Trainer, also für welchen Regisseur, ich setze das jetzt mal gleich, würde ich gerne meine beste Leistung bringen. Und ich weiß nicht, ob mir dann als erstes Effenberg einfallen würde. Ja, es wäre dann vielleicht ist Effenberg eher so der Tarantino, weißt du? Oder wird er jetzt dann demnächst so ein bisschen so mit viel Gewalt, viel, expliziten Szenen, aber doch nicht so, Kant eigentlich ist kein großer Autor und Filmemacher. Sehr. Ich glaube, The Hateful Eight hat dir wirklich nicht so gut gefallen. Das ja, ich habe viel drüber gelesen, jetzt nochmal im Nachhinein und auch so meine Kulturpodcasts abgehört dazu und ich glaube, ich kann dem Film ein bisschen mehr abgewinnen als beim ersten Sehen, aber ich habe meine Rezension geschrieben, die ist vielleicht ein bisschen zu negativ ausgefallen. Ich überarbeite die noch einmal, bevor ich dann sie online stelle. Ja gut, wir gucken es uns an, wir lernen es alle lesen. Ja. Rüdiger, ja. Wir kommen zum Schluss, würde ich sagen. Ich bin sehr heiser. Okay. Ja. Na gut. Was machen wir? Was sagen wir zum Schluss? Müssen wir irgendwas singen noch oder was? Mir ist nicht so das Singen zumute hier. Das ist heute meine ernste. Ja, du bist ja heiser. Meine ernste und heisere Podcast. Habe ich noch was aufgeschrieben hier? Ach so. Strobel bei Hoffenheim hatte einen Mundschutz an. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja. Ist das üblich? Haben Fußballspieler Mundschutze? Schütze? Schutzer? Weiß nicht. Vielleicht sind sie so wie ich nicht gegen Grippe geimpft. Aber ach so. Ich hatte auch keine Chance, weil jedes Mal, wenn ich mich gegen Grippe impfen wollte, habe ich wieder eine Grippe bekommen. Was du erkältet? Ja. Tja, das geht natürlich nicht. Wir wollen mal versuchen, nächste Woche einen Gast zu akquirieren, ne? Ja, dann wollen wir den Max fragen. Ja, fragen wir mal den Max. Max, kommst du nächste Woche, ja? Ja, ich rufe ihn gleich an, ja? Wir haben auch extra... Max, seines Zeichens den Hauptmann von Köpenick und FC Pauli-Fan, nächste Woche, wenn nichts dazwischen kommt, hier auf Brennercast. Ja, ich habe auch aus meinen Bandkollegen Sebi Sam, Spezialist für St. Pauli und aber auch Passau und insgesamt 340. Liga. Das wäre auch mal ein guter Gast. Von der Lügenpresse? Stimmt, der ist von der Lügenpresse, ja. Stimmt. Na gut, egal. Arbeitet für die deutsche, für Euronews. Das ist ja Lügenpresse hoch 10. Ausländische Presse auch noch. Du, Rüdiger, es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, wann kommst du wieder? Ich komme nächsten Freitag wieder. Zum nächsten Spieltag bin ich wieder da. Seit du weg bist, bin ich auch krank, Rüdiger. Ja, so ist das. Ja, so ist es, wenn man verlassen wird von Rüdiger. Da kann man nur sagen, gute Besserung. Ja. Du, ich wünsche dir was, grüß deine Familie. Wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Ja. Auf dann, auf bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast.